Ich stand die letzte Woche Donnerstag schon mal hier und habe über Traumata zu euch gesprochen. Und ich hoffe, es hat euch noch ein bisschen während der Woche beschäftigt. Und ihr habt in euer Leben hineingeguckt, wo so ein traumatisches Ereignis noch versteckt liegt. Bei vielen ist das sofort präsent, bei anderen, die müssen erst getriggert werden. Und dann geht es aber ordentlich zur Sache. Wir fangen an mit Jesaja 53, Vers 3, die erste Folie bitte. Oh, gut, ist sie, okay. Das, okay, ja, Nein, die erste, Jesaja 53, Vers 3. Das ist Jesaja 42, das ist nicht. Teil 1, Teil 2 jetzt. Gut. Wir fangen wieder wie das letzte Mal an mit einer Bibelstelle und die hat es in sich. Jesaja 53, Vers 3. Jesus selbst war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Das ist ein Vers, der mich immer wieder innerlich ganz stark bewegt, weil so viel in dem, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, steckt. Ich habe das letzte Mal erwähnt, dass Ablehnung tiefe Wunden in uns hinterlassen kann. Muss nicht, aber kann. Und Menschen können zerbrechen an emotionaler Ablehnung. Vielleicht hast du oder irgendjemand anders Ablehnung erfahren von eigenem Vater, von der eigenen Mutter, vom Opa, von der Oma, Tante, Onkel, Lehrer. So etwas kann einen Menschen verunsichern, bringt Ängste hervor und auch Verletzungen. Bei manchen ist es so gewesen, ich kenne eine Familie, da wurde die Frau schwanger und der Mann wollte unbedingt ein Mädchen. Sie hatten schon 3 Buben und was kam? Der 4. Bub. Und das hat ihn wirklich sehr stark beschäftigt. Und bei vielen Vätern ist es dann so, dass sie, wenn sie gar nicht Bescheid wissen über die mentale Persönlichkeit, psychische Persönlichkeit und wie wichtig des Kindes, ist es für sie einfach gegeben, dass sie das Kind anfangen zu hänseln, es wie ein Mädchen behandeln. Und so weiter. Und das kann katastrophale Folgen haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Vater auch eine entscheidende Rolle für die Entwicklung einer geschlechtlichen, heilen Persönlichkeit eines Kindes spielt. Und ich wiederhole das. Der Vater spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung geschlechtlich, für die Entwicklung des Kindes, für eine geschlechtliche, heile Persönlichkeit. Die männliche Stimme ist für Söhne und Töchter vor allem dann notwendig, wenn sie sich ihre geschlechtliche Identität aneignet. Und das ist meistens in der Pubertät. So christliche Fachleute. Ein fehlender Vater zu Hause kann in Kindern einen enormen psychischen und geschlechtlichen Identitätsschaden hinterlassen oder verursachen. Da braucht es Männer als gute Vorbilder für die Kinder und wunderbare Mütter als gute Vorbilder für die Weiblichkeit, sie zu bejahen und ihr Mutter- und Frausein auch zu lieben und das auch auszuüben. Wenn beides stimmt, dann wachsen Kinder sehr gesund auf in ihrer geschlechtlichen Identität. Sie gucken vieles von den Eltern ab. Ein Kind hat mal gesagt, als die Mutter gesagt hat, ja, das und das machst du jetzt falsch, tu das so und so. Dann hat das Kind einfach geantwortet, du machst es doch genauso. Und Kinder brauchen Erziehung, das stimmt, sie brauchen Zurechtweisung. Aber am besten ist es, wenn die Eltern diese Vorbilder sind. Dann braucht gar nicht so viel Zurechtweisung passieren, muss natürlich auch, aber Eltern sind so wichtig für Kinder. Kinder brauchen vor allen Dingen eine männliche Bezugsperson und die fehlt eben häufig bei alleinerziehenden Müttern. Ich habe nach dem 3. Lebensjahr meiner Zwillinge eine Weile meine Kinder allein erzogen. Und ich fing damals ziemlich schnell an, in der Familienarbeit dabei zu sein. Damals nannte sich das Neues Leben, Neue Familien und später wurde das zu Team F. Und da habe ich viele Erziehungsseminare, Vorträge mitgemacht. Und das war sehr förderlich für die Erziehung meiner eigenen Kinder. Und ich habe da auch mitbekommen, wie wichtig der geistliche Schutz für Kinder ist, für eine alleinerziehende Mutter mit Kindern ist. Und ich betete damals für ein Ehepaar mit Kind oder Kindern, die für mich ein Schutz sein könnten und für meine Kinder. Und dort auch in der Familienarbeit gab es ein Ehepaar, auf die hat mich Gott aufmerksam gemacht. Und ich fragte sie, könnt ihr euch das vorstellen, unser geistlicher Schutz zu werden? Ich bete für euch und ihr betet für uns. Und sie hatten einen Jungen im Alter von meinen Zwillingen. Und die waren richtig erfreut, weil ihr Junge niemanden zum Spielen hatte. Und so kam es vor, dass am Wochenende meine Jungs manchmal dort bei dieser Familie waren und das nächste Mal bei mir, war der Junge bei mir. Natürlich nicht jedes Wochenende, aber hin und wieder. Und außerdem waren wir noch befreundet mit einem Jugendleiter aus einer Gemeinde, der die Kinder, meine Söhne, besonders gern hatte. Und immer wieder vorbeischaute und mit ihnen spielte, sie mitnahm zum Schlittenfahren und sonst einfach etwas zu unternehmen. Und ich hatte Zeit für mich. Das war wunderbar. Und da hatten meine Kinder männliche Bezugspersonen, weil ich ja das gelernt hatte, wie wichtig es ist für die Geschlechtsfindung einer Tochter und auch eines Sohnes, die männliche Bezugsperson ist. Sie ist daran sehr stark beteiligt. Also so wurde dieses Agreement, also diese Vereinbarung, zu einem großen Segen für die Familie, aber auch für meine Familie. Wir tauschten uns regelmäßig aus. Ja, Männer, allgemein zu sagen ist, dass Ablehnung vom Vater einen heranwachsenden jungen Mann leicht in die Homosexualität verführen kann. Das ist oft der Fall, weil sie kein männliches Vorbild zu Hause haben. Und sie suchen, wenn sie pubertieren, wenn sie dabei sind, ihr Geschlecht richtig sich anzueignen, dann suchen Sie nach einem Vorbild und Sie haben zu Hause kein Vorbild. Und wenn Sie keine sonstigen männlichen Bezugspersonen haben, kann das schwierig werden. Und dann befreunden Sie sich oft mit einem etwas älteren jungen Mann und den himmeln Sie an und wertschätzen ihn. Und da entsteht dann etwas, was nicht sein sollte. Und dem kann man vorbeugen, indem man als Vater zu Hause den Kindern Identität gibt. Das ist unwahrscheinlich wichtig, die Kinder zu loben, sie nicht zu viel zu korrigieren, aber angemessen zurechtzuweisen, in bestimmten Momenten auch nicht zu viel zu loben, dann wissen die sofort Bescheid, wo der Hase langläuft. Und Zeit mit ihnen zu verbringen, vielleicht mal mit dem Kanu gemeinsam im Sommer zu fahren. Wichtig ist das für Jungs, dass sie von ihrem Vater gesagt bekommen, ich bin stolz auf dich. Und du machst es so gut in der Schule. Und wenn das nicht in der Schule der Fall ist, dann hat er andere Fähigkeiten. Das ist manchmal so. Vielleicht ist er musisch gut drauf. Immer schauen, wo sind die Fähigkeiten vom Kind und da viel hinein investieren, das fördern und auch ermutigen, wo schwache Seiten da sind im Kind. Und die sind ja auch oft zu finden und bei uns Erwachsenen ja auch. Das hilft den Jungs, ihre Identität zu finden als Mann. Jetzt klingt das vielleicht so, als ob das nur bei Alleinerziehenden der Fall wäre. Nein, das ist auch in anderen Familien so, kann so sein. Wenn der Mann von der Arbeit kommt und keine Zeit mehr sich für die Kinder nimmt und seinem eigenen Hobby nachgeht und die Kinder nicht zu sich zieht und mit ihnen eben was unternimmt und mit ihnen gute Gespräche führt. Und da gibt es so viele Themen heutzutage. Schauen wir einmal in die Schule rein. Und wir sind christliche Eltern. Wir versuchen, die Werte, die Gott uns mitgegeben hat, auf den Weg zu vermitteln. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Und nicht die Kinder so daneben laufen zu lassen. Die Kinder schauen auf die Eltern. Eine traumatische Erfahrung erlebte eine junge Frau, die ich kennenlernte in einem Seminar, die in einem christlichen Teenie-Camp gewesen war und dort leider vom Jugendleiter, vom Gemeindeleiter vergewaltigt wurde. Sie hat dadurch sich völlig zurückgezogen. Sie war eine sehr, sehr nette Frau, liebenswert, voller Gaben. Und sie durfte ja nicht darüber reden, das hatte dieser Mann ihr verboten, aber irgendwann kam der Moment, wo sie dann gesagt hat, so, jetzt sage ich's. Und das war für sie sehr, sehr wichtig. Sie war schon verheiratet, hatte zwei Jungs, aber sie konnte ihrem Mann das nicht geben, was normalerweise an Sexualität in einer Ehe praktiziert wird und auch von Gott ja so gedacht worden ist. Und sie hatte glücklicherweise einen wunderbaren Mann, der sie verstanden hat und der sehr, sehr viel Rücksicht auf sie genommen hat. Sie kam in dieses Seminar extra für solche Leute, um einfach Veränderung zu erleben. Ich habe sie eine Weile begleitet und sie erzählte mir dann, dass sie mittlerweile schon immer wieder lesbische Erfahrungen gemacht hat und dass das ihr Lebensstil geworden ist. Ja, da kann nur Gott einfach, wenn diese Person auch wirklich will, sich entscheiden, das Leben zu verändern, dann ist das möglich. Aber es braucht da einen sehr starken Willen und wunderbare Unterstützung. Alleine schafft so eine Frau das normalerweise kaum. Ich bin damals von Hamburg weggezogen, habe sie mittlerweile aus den Augen verloren und habe aber sehr oft an sie gedacht. Ich habe einen Kurs gemacht für die Erneuerung. Es ging um die Erneuerung der Sinne. Und es war ein Ehepaar, beide Psychologen, christlich. Und sie haben es wirklich blendend gemacht. Und sie haben auch von ihrem eigenen Scheitern erzählt. Von ihrem eigenen Zerbrochensein in vielen Bereichen, was natürlich allen sehr, sehr geholfen hat. Da erzählte die Frau, dass ihr Vater täglich und ihr Bruder täglich in ihr Bett gekommen sind. Und die Mutter wusste das und hat nicht eingegriffen. Und mit 17 Jahren kam sie zum Glauben. Und da hat sie erfahren, dass sie Nein sagen darf. Und das nächste Mal, als der Papa abends ins Bett kam, hat sie gesagt, von Stund an kommst du nicht mehr zu mir ins Bett. Jetzt ist Schluss. Ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen und ich habe Autorität. Und du verschwindest aus meinem Schlafzimmer und du kommst nie wieder zurück. Und genauso war es. Als der Bruder kam, hat sie genau dasselbe gesagt, in ähnlichen Sätzen, wie ich es hier jetzt gesagt habe. Und der ist auch rausgelaufen und nie wieder gekommen. Und sie wuchs in der Identität in Christus und wurde eine wunderbare Frau Gottes, die vielen, vielen Menschen einfach auch in diesen Bereichen helfen konnte. Ja, als Söhne des Höchsten bekommen wir unsere wahre Identität durch Jesus Christus und sind glücklicherweise in diesem Sinne nicht mehr so abhängig von unserem irdischen Vater. Aber Kinder sind das. Und trotzdem ist es gut, wenn sich der Vater um die Kinder kümmert und ein gutes Vorbild ist. Das unterstützt nämlich später auch das Vertrauen zum himmlischen Vater. Wenn ein Kind, sei es Tochter oder Sohn, Vertrauen zu den eigenen Eltern aufgebaut hat, umgekehrt auch die Eltern zum Kind aufgebaut hat. Und das braucht manchmal bei schwierigen Kindern schon etwas Zeit. Aber es hilft später, wenn sie dann vielleicht sagen, sie während der Zeit schon Ja zu Jesus, aber es hilft einfach durchzubrechen und Vertrauen zum himmlischen Vater zu bekommen. Ich kenne so viele Leute, die einfach kein Vertrauen finden zum himmlischen Vater, weil sie so einen schäbigen, irdischen, leiblichen Vater gehabt haben. Und dann tut es mir in der Seele weh. Und das ist ein Appell an alle Väter, sich um die Kinder zu kümmern, sie zu loben, sie zu wertschätzen und Zeit mit ihnen zu bringen und sie anzunehmen. Die Annahme ist so wichtig. Dann später werden sie sich auch angenommen fühlen von ihrem himmlischen Vater und können viel besser mit dem Wort Gottes umgehen und eher in ein tiefes Glaubensleben hineinwachsen. Ja, es entsteht unendliches Leid in Familien, wenn Kinder einen falschen Weg gehen. Und bei so vielen Menschen habe ich das schon erleben müssen, dass Kinder einen falschen Weg gegangen sind, weil sie das, was sie unbedingt gebraucht haben, nicht bekommen haben. Wir schauen nochmal auf Jesaja 53,3. Jesus selbst war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Eine spanische Übersetzung geht so weit, dass es da heißt, er sah aus wie Hackfleisch. Also das ist schon sehr krass. Und die Menschen, warum haben sie denn weggeguckt? Er muss sehr, sehr verletzt ausgesehen haben. Und er nahm jegliche Form von Ablehnung auf sich. Er wurde abgelehnt von den Menschen, sonst hätten sie ihn gar nicht ans Kreuz geschlagen. Und dort können wir immer wieder hingucken und all diese emotionale Ablehnung, jeden psychischen Schmerz, seelischen Schmerz, können wir dort sehen. Das ist für mich immer wieder so hilfreich, wenn ich irgendeine Not habe, hin zum Kreuz zu gehen, hinzugucken, Jesus, da hing jetzt diese Not schon. Du hast sie schon überwunden und du lebst in mir und ich überwinde durch dein Leben in mir, durch die Auferstehungskraft. Ich habe damals, als ich das Buch im Zentrum der Herrlichkeit von einer Freundin geschenkt bekommen habe, kurz danach, als es rausgekommen war, habe ich es sofort angefangen zu meditieren. Ich bin immer noch nicht durch, muss ich gestehen. Es geht nur Seite um Seite. Aber es hilft mir, so zum Kreuz zu schauen. Und jeder von uns hat etwas, was ihm Mühe macht, sein eigenes Kreuz dort zur Deckung zu bringen. Das ist so hilfreich für mich. Und zu sehen, Jesus hat es doch überwunden. All das, was uns so plagt, er hat es überwunden. Und dann kann ich hinschauen zur Liebe des Vaters. Das tat der Vater aus Liebe zu uns. Und der Sohn war so gehorsam und hat diese Qualen, diese Schmacht erduldet für uns. Das wird mir immer wieder neu sehr bewusst. Und dort bleiben wir nicht stehen. Er ist auferstanden. Und somit lebt auch diese Auferstehungskraft in uns. Und diese Kraft, ich muss nichts aus mir überwinden. Ich muss mich dafür entscheiden und sagen, Heiliger Geist, du in mir. Und durch die Auferstehungskraft von Jesus packe ich das. Egal wie schwer der Angriff gerade ist oder die Krankheit oder was in unser Leben hineingeschleudert worden ist. Und in mein Leben wurden die letzten 2 Jahre eine Menge Zeug reingeschleudert. Und immer eins nach dem anderen habe ich aufgearbeitet. Und ein Vers hat mir so geholfen in der ersten Zeit. Ich habe den Heiligen Geist gefragt, welchen gibst du mir, damit morgens, wenn ich aufwache und alles schon vor mir steht, was zu tun ist, was zu organisieren und zu machen ist. Dann hat er mir den Vers gegeben im Psalm 84, 6 bis 8, wo es heißt, wohl dem, die sich auf seine Stärke verlassen und ihm von Herzen nachwandeln. Und wenn sie auch durchs Dürretal gehen, wird es ihnen zum Quellgrund werden. Und Frühregen hüllt es in Segen und sie gehen von einer Kraft zur anderen. Dann habe ich oft gesagt, okay, das will ich aber heute erleben, von einer Kraft zur nächsten zu gehen. Da waren über 200 Briefe gleich nach dem Tod meines Mannes zu beantworten. Die ganze Post lag auf dem Schreibtisch so hoch, weil er 3 Wochen keine Post erledigt hatte. Und da lag ganz zu unterst die Steuererklärung. Die wollte er auch nicht machen. Und hat sie angefangen und hat den untersten Platz gewählt. Und bis das Finanzamt mich ermahnt hat, wo bleibt die Steuererklärung? So und dann, noch nie gemacht für die Mission und so weiter. Da habe ich mich hingesetzt. Und so bin ich morgens aufgestanden und habe einfach immer wieder neu vertraut. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das schon als manches sehr als traumatisch empfunden habe, was dann anschließend alles kam. Da war der eine Klotz weg, dann kam das andere Paket. Und so hat sich das über 2 Jahre lang hingezogen. Aber hin zum Kreuz zu schauen. Das war immer meine Lösung. Und zu überwinden und zu danken, wie viel Gutes war ja nebenbei da. Und dann habe ich mich auf das Gute konzentriert. Und das hilft enorm, dankbar zu sein für das, was da ist. Und vor allen Dingen für ihn. Wie hatte ich das allein gepackt? Nie und nimmer. Ich war dankbar für jedes Gebet, das für mich gesprochen wurde. Und ich habe auch die Kraft gespürt, die Überwinderkraft. Ja, er nahm alles auf sich, um unsere Ablehnung zu tragen, sie uns abzunehmen, um uns mit seiner vollen Annahme, mit Liebe, Wertschätzung und einem geheilten Herzen zu beschenken. Das ist großartig und darum hat auch Scham, Schuld und Verdammnis nichts mehr bei uns zu suchen. Scham, Schuld und Verdammnis hat nichts bei uns zu suchen. Wie viele verurteilen sich selbst oder richten den anderen? Und da sagt doch Römer 8,1, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Mit welchem Recht verurteile ich mich oder verdamme mich oder meinen Nächsten? Und Richtsprüche sind sehr gefährlich. Das steht schon im Römer 2, wo es da heißt, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du oder die du richtest. So wie du den einen beurteilst, so wirst du selbst verurteilt. Und ich will doch das nicht, was ich dem anderen da vielleicht gerade mal in meinem Ärger oder in meiner Verzweiflung gesagt habe. Es gibt sicherlich so manche Richtsprüche in jedem Einzelnen von uns, oder? Wichtig ist, sie zu erkennen und diese Pfeile einfach rauszuziehen, dass sie gebrochen werden, nicht wieder eingepflanzt werden, damit wir leichter leben können. Und damit andere Menschen keine Macht über uns bekommen. Wenn ich jemanden richte, dann hat diese Person Macht über meinem Leben. Und das will ich nicht, auf keinen Fall. So, wir fassen jetzt zusammen. Ich gehe davon aus, dass alle die letzte Stunde gehört haben. Da hieß es und heißt immer noch, ein traumatisches Ereignis ist ein tiefgreifendes Erlebnis, das starke körperliche, emotionale und psychologische Verletzungen verursacht. Trauma ist gleich seelische Wunde. Es wird unter anderem wahrgenommen auch als eine Gefahr für unsere eigene Sicherheit. Wenn wir in traumatischen Ereignissen leben oder das erlebt haben und das nicht aufgearbeitet haben, dann macht mich das ein Stück weit unsicher. Da ist etwas in mein Leben geschmissen worden, was nicht zu mir gehört. Und das muss wieder raus. Und das erzeugt eine gewisse Instabilität im Leben. Wenn dann noch 2, 3, 4, 5 dazukommen, und bei vielen gibt es 20 und noch mehr traumatische Erfahrungen, da kommt eine Menge zusammen. Und diese Leute werden immer unsicherer, immer instabiler in ihrer Psyche. Deswegen ist es wichtig, daran zu gehen. Und nicht zu sagen, uff, das ist 30 Jahre her. Andere sagen, das ist ja 60 Jahre her. Aber es triggert immer noch. Und dann muss dieser Auslöser raus. Der Pfeil muss raus. Ja, Erinnerungen an traumatische Erlebnisse können Gefühle, das habe ich alles erzählt, ich fasse jetzt nur zusammen, Gefühle von Hilflosigkeit, Angst, Verlassenheit oder Grauen hervorrufen, wenn es einen Auslöser gibt. Und das sind die sogenannten Flashbacks, die viele kennen. Oder auch, hier werden sie in der Gemeinde oft Trigger genannt. So, die nächste Folie bitte. Danke. Was sind jetzt, was können denn alles traumatische Ereignisse sein? Schwere körperliche Verletzungen oder Erkrankungen, körperliche Verletzungen und der Tod zum Beispiel von der Mutter, vom Freund, vom Familienmitglied. Für manche ist sogar ganz tragisch, wenn das Haustier stirbt, weil es vielleicht die Einsamkeit ein bisschen gemildert hat. Ich weiß von einem Mann, der erzählte mir, und das war immer noch in ihm drin, diese Verletzung und dieses Traumata. Wurde als 2-jähriger Junge wurde er ins Krankenhaus gebracht, weil er krank war. Und die Eltern hatten eine große Wirtschaft und keiner konnte bei ihm bleiben. 2 Jahre alt, ohne Mama und Papa und krank und im Krankenhaus. Das hat in ihm ganz viel Ängste ausgelöst, Verlassenheit, Einsamkeit. Und vor lauter Angst ist er vom Bett runtergeklettert und hat sich im Wäscheschrank versteckt des Krankenhauses. Und man hat ihn gesucht. Und das erzählte er mir mit über 50 Jahren. Das war immer noch da. Und dann waren die Schwestern, sind sie so hart mit ihm umgegangen, ist lange her, ich hoffe, heute passiert das so nicht mehr, haben sie ihn einfach festgebunden ans Bett. Und das hat noch mehr Ängste in ihm ausgelöst. Und die hat er in die Schule mitgenommen. Er war ein hochbegabtes Kind. Aber wurde dann von den Eltern in die Hauptschule gesteckt. Und da fühlte er sich so unterfordert, dass er immer nur dachte, ich bin am verkehrten Platz in dieser Welt. Und er wollte unbedingt das Abi machen. Und die Lehrer haben gesagt, der Junge ist hochintelligent zu den Eltern. Lasst ihn doch in die höhere Schule gehen. Nein, das geht nicht. Und so konnte er einfach nicht das werden, was er wollte. Und wurde dann schließlich mit Abendschulen und so weiter, wurde er dann Maschineningenieur, was ihm gar nicht gepasst hat. Und so hat sich das Ganze durch sein Leben gezogen. Wenn da Eltern einfach aufgepasst hätten, wenn sie ein bisschen auf das Kind geachtet hätten, hätten sie vielleicht ja doch jemanden mobilisieren können, der ab und zu das Kind wenigstens besucht. Nicht mal das ist passiert. Und so zerbricht eine Persönlichkeit und ist für das Leben bis heute ziemlich untauglich bei hoher Intelligenz. Und das ist einfach so schade. Und ich ermutige wirklich alle, dass sie, wenn sie Kinder haben, einfach auch mit Menschen, mit Kindern so umzugehen, wie es Gott auch will. Sie zu hüten, zu pflegen und dankbar zu sein, das sind Geschenke Gottes. Leibesfrucht ist ein Geschenk Gottes. Das ist was ganz Besonderes. Und dann eben auch alles möglich zu machen, für die Kinder da zu sein. So ein traumatisches Ereignis kann ja auch ein Umzug sein, aber auch Ehebruch. Da geschieht Verlust von Vertrauen. Und da gibt es immer wieder ganz, ganz starke Verletzungen. Bei Frauen, aber genauso auch bei Männern. Das sind nicht immer nur diejenigen, die die Ehe brechen, auch die Frauen tun das. Ja, Gewalt und Vergewaltigung sind immer mit starken Folgen verbunden. Oder eine Massenkatastrophe. Was hat zum Beispiel bei uns alles im Land Corona ausgelöst? In vielen Familien, in Krankenhäusern und so weiter. das Geld alles aufgearbeitet zu werden. Oder aber ein Arbeitsplatzverlust. Finanzielle Verschuldung kann auch traumatisch werden. Ein Auto oder ein anderer schwerer Unfall. Körperlicher, emotionaler, sexueller Missbrauch. Das habe ich schon erwähnt gehabt. Es gibt diese Liste kann ich natürlich verlängern. Ja, um die verletzten Gefühle zu überwinden und nach einem Trauma wieder nach vorne zu sehen, ist es hilfreich, über die Gefühle und die Ereignisse zu sprechen, aber nicht da stehen zu bleiben. Das ist eine Gefahr bei vielen. Sie bleiben in diesem Gefühlsgewässer und schwimmen in ihren Gefühlen und baden förmlich darin, weil sie einfach nicht wissen, wie sie da rauskommen können. Aber wer hier in diese Gemeinde kommt, hat viele, viele Möglichkeiten, um aus diesem Gewässer herauszusteigen. Es gilt nämlich auch, hartnäckig aufzustehen und dran zu bleiben, zu widerstehen, sich zu entscheiden. Und natürlich muss das jedes traumatische Ereignis bearbeitet werden, aber dann darf man nicht in diesem Fahrwasser bleiben. Das ist natürlich klar, dass der Feind umgehend wieder, der rausgeschmissen worden ist, in seine ursprüngliche Behausung zurückkehren will. Die stehen Spalier. Ja, so empfinde ich das häufig. Wenn ich jemanden freigesetzt habe und ich x Dinge aufgezählt habe, bitte pass da auf, da auf, da auf. Weil es tatsächlich so ist, dass die Mächte schon manchmal vor der Tür stehen und warten, dass sie zurück können. Und wer da einfach zu lasch ist und nicht widersteht und sagt, nein, jetzt ist Schluss mit diesem Ereignis. Ich lasse meine Gefühle nicht mehr vergiften. Es braucht Entschiedenheit und Hartnäckigkeit. Richtig hartnäckig auf die Hinterbeine sich stellen. Es geht nicht anders oft. Und wer aber frei werden will, der weiß den Weg. Den bekommt er hier in der Gemeinde so oft gesagt. Und dann wieder zurückfallen in negatives Denken. Diese alten Gedanken, ich verstehe das schon, das ist ja wie etwas, was sich ständig wiederholt in Gedanken. Da braucht es auch einen Gedankenstopp. Luther hat ja mal so schön gesagt, wir können nichts dafür, dass die Vögel über unseren Köpfen kreisen, aber wir können was dafür, wenn sie Nester bauen. Und dafür können wir alle was, auch wenn wir traumatische Erfahrungen hinter uns gebracht haben. Ich hatte jede Menge davon. Und ich kenne so viele Leute, die das auch haben und hatten. Wir haben die Möglichkeit auszusteigen aus diesen stinkigen Löchern und wollen dem Feind keine Ehre mehr geben. Immer mit demselben einfach zu tun zu haben. Wir haben heute so viel Gutes über Autorität gehört. Jawohl, wir haben Autorität auf Schlangen und Skorpione. Skorpione stechen und diese Traumata stechen auch. Zu treten und zu sagen, nein, bei mir nicht mehr. Verlass mich augenblicklich, Gedanke. Und Jakobus 4,7 sagt doch so eindrücklich, seid Gott untertan, ja, unter den Schutz des Blutes Jesu und unter seinen Schutz zu gehen, unter den Schutz des Wortes, das ist wichtig. Und dann widersteht dem Teufel. Dann wird er von uns fliehen. Aber wenn ich schutzlos mich ihm entgegenstelle und schon lauter Zeug wieder bejaht habe, dann hat er ja noch mehr Platz, noch mehr Möglichkeiten, stärker hineinzukommen. Aber wir haben die Lösung durch Jesus. Also das ist wirklich wunderbar. Ja, es kann tatsächlich eine Weile Kampf bedeuten. Das wird es sogar. Ich glaube, ich habe noch niemanden kennengelernt, der nach Hause gegangen ist und in drei Wochen während der nächsten drei Wochen gar nichts erlebt hat an etwas, was wiederkommen wollte. Ja, sie versuchen wiederzukommen. Da versucht die Angst wieder an der Tür zu klopfen und die Verzweiflung und die Wut und der Zorn und der Stress und wie sie alle heißen. Da gibt es eine ganze viele Kolonien von. Wichtig ist nur, die Richtigen zu erwischen und nicht irgendwas zu beten. Das ist auch immer wieder ganz wichtig. Worum geht es? Welche Mächte stehen dahinter? Und die dann anzusprechen, aber nicht die ganze Liste von Mächten gleich anzusprechen. Die kommen sowieso nicht, die kommen selten allein. Die bringen gleich jemand mit. Und dann gibt es immer mehr. Und die bauen dann eine riesige Festung. Obenan ist vielleicht der sogenannte Traumageist. Und dann gesellen sich dazu meistens noch die Mächte von Angst, von Tod, weil das ja ein Schockzustand gewesen ist, und Bedrückung und Hilflosigkeit, Unsicherheit, Stress, Wut, Zorn und viele, viele mehr. Und da muss man einfach gucken, was war da los? Und welche bauen mit an einer riesigen Festung? Die arbeiten normalerweise, das hatte ich schon mal erklärt, in Gruppen, aber sehr organisiert. Wenn sie sich sonst auch gegenseitig hassen, das tun sie, sie hassen sich wirklich sehr, die Mächte, Dämonen untereinander. Aber sie gehorchen dem Obersten. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie selbst gequält. Sie tun das nur, um nicht gequält zu werden. Ja. So, kurz zusammengefasst heißt das, vergib und vergiss. Die nächste Folie. Ja, manche sind vielleicht ein bisschen hart geworden gegen Menschen, die so ein Verbrechen an ihnen geschehen haben lassen und ausgeübt haben, besser ausgedrückt. Aber wir werden nicht frei, wenn wir uns nicht entscheiden zu vergeben. Egal, wie die Bitterkeit schon gewachsen ist, der Zorn auf diese Person, der Hass, und auch oft Gewalt, verbunden mit Gewalt, den könnte ich umbringen. Ja, da kommen Mordgeister dazu. Die werden herbeigerufen durch solche Sätze und Gewaltmächte. Und die muss man, also wenn das alles dabei ist und diese Person schon jahrelang unter dieser Bedrohung oder unter diesen Angriffen leidet, ist sie oft bitter geworden und verzweifelt, was man auch verstehen kann, wütend auch auf Gott oft, wie kann er das sowas zulassen und so weiter. Und dann sie, und das kann nur der Heilige Geist, dazu zu bringen, zu vergeben, das ist der erste Schritt. Sonst haben die Mächte einfach das Recht zu bleiben. Sie haben ein legales Recht zu bleiben. Und deswegen ist Vergebung so wichtig, dieser Person zu vergeben. Und vielleicht war diese Person ja auch selbst beteiligt, hat auch noch mit beigetragen, dass sowas passiert ist. Ich sage es nur so allgemein. Also, Jesus hat auch uns alles vergeben. Alles von jedem von uns. Das ist schon vergeben. Aber wenn so etwas passiert, dann muss ich auch dem Nächsten vergeben. Und das nicht länger festhalten. Das sind alles Entscheidungen, die zu treffen sind, um frei zu werden. Und Das ist doch unser Ziel, frei zu leben. Der Geist des Herrn bringt die Freiheit. Und dann heißt es auch, sich zu entscheiden, zu vergessen. Vergessen nicht in dem Sinne, dass ich nicht daran denke. Ich kann immer wieder daran denken, aber es darf nicht mehr wehtun. Solange da noch ein Schmerz ist, ein Stachel ist, ist das noch nicht beendet, dieses Trauma. Und dem nachzugehen und auch dabei zu bleiben. Und ich kann vergeben durch Jesus. Ich muss mich dafür entscheiden, das ist eine Willensentscheidung. Ich habe schon manches erlebt, wo ich gedacht habe, das kann ich niemals vergeben. Doch, Jesus in mir hat alles vergeben und ich entscheide mich zu vergeben und dann klingelt die Glocke am nächsten Tag wieder laut. Nein, dann sage ich, Glocke, du hörst auf zu klingeln. Und am dritten Tag klingelt sie vielleicht schon ein bisschen leiser, aber nicht unbedingt. Hängt davon ab, wie stark diese Verletzung war. Aber wenn ich dabei bleibe und sage, ich habe vergeben, ich muss nicht jetzt 5, 10 Mal vergeben, ich habe das und das und das und das. Ich versuche das auch detailliert zu sagen, damit ich auch nachher weiß, was habe ich denn da vergeben? Und dabei zu bleiben und nicht so in Bausch und Bogen immer vergeben. Zum Schluss weißt du gar nicht, was du vergeben hast. Und das ist leider so. Und für mich, ich achte immer drauf, wer zu mir kommt. Vergib, sag genau, was du vergibst. Nicht, ich vergebe alle bösen Worte, die die Person gesagt hat. Ja, was hat er denn gesagt? Das ist wichtig, sich das aufzuschreiben. Manche kommen mit Blättern von Sprüchen, die Menschen über sie ausgesprochen haben. Das sind Festlegungen für diese Person gewesen. Und so kann ich ja auch andere festlegen. Und das ist so wichtig, diese Festlegungen nicht in Bausch und Bogen zu bearbeiten, sonst verschwindet das Zeug nicht. Und immer den Heiligen Geist mit hineinnehmen und er leitet uns, er erinnert uns, was hat die Person noch gesagt, das hat mir so viel Schmerzen gemacht. Und ich habe noch vor einiger Zeit erlebt, dass der Heilige Geist mich erinnert hat an eine kleine Sache, die mit meiner Mutter, wo ich mal frech meiner Mutter gegenüber war. Und das konnte ich auch. Und dann habe ich das kurz vor Gott gebracht und mich für immer davon verabschiedet. Habe um Vergebung gebeten. Und das macht der Heilige Geist so. Es muss das bearbeitet werden, was gerade dran ist. Und wenn es ein starkes Trauma ist, dann sollte man schon ziemlich tief gehen. Das ist hilfreich. Aber das hat auch mit der Person zu tun. Was kann sie überhaupt vertragen? Wie weit kann sie gehen? Und wenn das nicht mehr greift, dann hilft das Gebet nicht mehr weiter. Dann hilft es nicht weiterzumachen, sondern dann ihr eine Aufgabe zu geben, dass sie dann das nächste Mal wiederkommt. Und wir machen weiter und sie zu Hause auch dem noch nachgeht. Ja, also vergessen nur in dem Sinne, dass es nicht mehr schmerzt. Wenn du einen Stich spürst, dann musst du noch mal kurz da rein. Ja, ich finde immer den Vers von Paulus so schön, wo er sagt in Philipper 3, 13b bis 14, eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung. Also, das braucht Entscheidungen, manchmal viele, viele am Tag, bis man so eine Sache los wird. Aber man wird sie los. Amen. Und wichtig ist, dass alles geht. Amen. Und immer nach vorne schauen, auf das Kreuz, da ist schon alles geschehen. Ja, und entscheide dich loszulassen. Manche haben mit diesem Punkt schwer. Haben es schwer mit diesem Punkt. Warum? Irgendwie fühlen sie sich, wenn sie so ein bisschen bemitleidet werden und so weiter, ganz wohl in ihrer Haut. Und wenn alle fragen, wie geht's dir heute? Geht's dir ein bisschen besser? Und so. Dann heißt es, sich doch zu entscheiden, loszulassen. Sonst schwimmt diese Person weiter in diesem giftigen Gewässer und macht dem Feind Tür und Angel auf. Das ist nicht wünschenswert. Und lieber das Leben mit Jesus ganz in Freiheit zu leben und nicht sich bedauern zu lassen und so weiter. Und es gibt leider tatsächlich Leute, die wollen nicht gesund werden. Das ist so. Aber ich glaube, das sind die wenigsten. Der nächste Punkt: Sieh dich dann selbst als frei an. Das ist wichtig. Ich bin frei durch Jesus. Und wenn Gott etwas tut, dann tut er es 100%. Und dann sind wir auch 100% frei, auch wenn ich das noch gar nicht spüre im ersten Moment. Aber so gehe ich durch den Tag. Herr, du, ich bin 100% frei von diesem Trauma, von dieser Verletzung, von. Und dann allmählich kommt mehr Leichtigkeit ins Leben. Und die Gedanken dürfen sich nicht wieder darum kreisen. Das ist ein Verbotsschild davor. Ja, konzentriere dich auf das Gute. Und da haben wir eine Menge in der Bibel. Und was wir auch so zu Hause erleben und was der Herr uns für Gutes schenkt, da gibt es viel, dankbar zu sein. Und ruf immer wieder biblische Worte aus, Worte der Wahrheit. Ich habe über die Jahre viele davon gelernt und es ist so schön, wenn ich im Auto fahre oder irgendwo bin und habe keine Bibel dabei, dann nehme ich einfach mal Psalm 91 und ich kann ihn ganz auswendig und meditiert darüber, spreche mir das bewusst zu. Und wenn ich dann bis zum letzten Vers angekommen bin, dann ist eine Stunde rum. Und das ist einfach wunderbar. Es gibt Kraft. Und der Psalm ist einzigartig, aber ihn nicht religiös herunterzuplappern, das bringt gar nichts. Sondern jeden Vers bewusst aufzusaugen, bewusst für sich in Anspruch zu nehmen. Oh. Also, ja, nur den letzten, erlebe Freiheit. Damit mache ich jetzt Schluss. Ich erlebe jetzt auch Freiheit, hier nicht mehr stehen zu müssen. Ja, wo der Geist ist, Herrn, es ist einfach Freiheit. Auch was die Zeit angeht, habe ich mal gehört. Ich habe zu spät hingeguckt. Okay, gut. Oh. Preist den Herrn, so gut. Amen, Halleluja. Vielen Dank, Margarita, das ist super. Es wird noch eine Fortsetzung geben, also alles, was du heute nicht gesagt hast. Das, und dann wird gebetet auch, genau. Das ist auch ganz wichtig. Also es gibt noch eine Fortsetzung. Also nimm es mit und ja. Ich habe gerade überlegt, sollen wir diese beiden Folien, die du also gerade die hier und die erste mit den Hinweisen auf die Traumata, sollen wir diese beiden Folien vielleicht auf die Schulseite stellen auch? Ja? Ja, ja. Okay. Also die, Tobi, kann man das, wo ist der Tobi? Also oben, ja genau. Das können wir sicher machen. Genau, also einfach die jetzt die letzte und dann die davor, wo es um die Hinweise oder die Ursachen für Traumata ging. Genau. Preist den Herrn. Super, ihr Lieben. Jetzt wollen wir noch zusammen geben, Amen, und den Herrn fragen, was sollen wir geben, was sollen wir säen hinein in diesen Boden seines Wirkens, Wir glauben, dass Gott wirklich jedem von uns den vollen Sieg über jegliches Trauma in seinem Leben gibt, in Jesu Namen. Amen. Glaubt ihr das? Halleluja. Und dass nichts uns mehr triggern kann. Amen. Halleluja. Amen. Gut, also, wir geben dir einmal durch. Du hast vor Ort die Möglichkeit, für Verpflichtungserklärung zu geben oder in Bar. Über Livestream werden die Infos eingeblendet. Du kannst dir es anschauen, du kannst dir es nehmen, die Info für die Überweisung oder für PayPal oder für die Kreditkarte. Okay, und während ihr durchgebt, habe ich noch einige Zeugnisse hier, auch spezifisch, pass auf, eins ist noch von der Pfingstkonferenz ist gekommen, eine Frau, 80-jährige Dame, die kam extra an Pfingsten am Ende, nachdem wir die hat so lange gewartet, bis der ganze Feuertunnel durch war, und dann wollte sie Gebet von mir, wegen starker Schwerhörigkeit, und hier kommt jetzt ihr Zeugnis, sie hat angerufen und gesagt, eine Woche vor diesem Gottesdienst hatte sie morgens keine Zeit, ihre Hörgeräte in die Ohren zu stecken und hat diese daher in ein Tempotaschentuch eingewickelt und in die linke Manteltasche getan. Da sie in der linken Tasche immer mehrere Tempotaschentücher hat, um dabei mit gegebenenfalls etwas abzuwischen, hat sie dann die ganzen Taschentücher genommen und in eine Mülltonne geworfen. Später hat sie dann gemerkt, dass sie ihre Hörgeräte mit weggeworfen hatte. Das war eine Woche vor der Pfingstkonferenz. Du hast an Pfingsten für ihre Ohren gebetet und jetzt hört sie wieder super. Sie braucht jetzt keine Hörgeräte mehr und ist überglücklich darüber. Halleluja. Das ist nicht gut. Gott hat sie prophetisch die Hörgeräte verlieren lassen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Hier noch aus einem Glory House auch ein starkes Zeugnis. Die Frau eines Arbeitskollegen, einer Glory House-Teilnehmerin, hatte eine sehr schwere Geburt. Am Samstag ist bei ihr die Fruchtblase geplatzt. Das Kind wurde erst am Dienstag geboren. Heftiger. Das Mädchen war sehr viel Zeit ohne Sauerstoff, konnte nicht atmen und war ohne Bewusstsein. Die Ärzte haben das Kind künstlich beatmet und versorgt. Nach Gebet im Glory House wurde das Kind aus dem Krankenhaus vollkommen gesund entlassen. Das ist ein totales Wunder. Amen. Weil normalerweise hätte so ein Kind bleibende Schäden. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Ist Gott nicht gut? Halleluja.